Abschnitt 5 aus Old Shorthand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erstes Kapitel, Old Wobble, Teil 5. Die Gegend, durch welche wir kamen, war so, wie ich sie beschrieben hatte, teils felsige Ebene, teils sandige Öde, bis wir am Nachmittage fruchtbareren, mit Gras bewachsenen Boden trafen. Wir näherten uns einem Zuflusse des Pecos, dessen Ufer mit Strauchgrün eingefasst waren. Ich kannte diesen Wasserlauf von früher her und folgte ihm bis zu seiner Mündung. Als wir diese erreichten, war es nicht ganz mehr 2 Stunden vor Abend. Eine Stunde hatten wir von hier aus bis zum Saskuankui zu reiten. Dieses blaue Wasser war ein kleines seeartiges Becken, welches von Quellen, die sich auf seinem Grunde befanden, genährt wurde und sein überflüssiges Wasser in den Rio Pecos schickte. An seinen Ufern gab es dichtes Elm- und Cottonwood-Gebüsch, aus welchem hohe, schattenreiche Pekans und Pfosteneichen ragten. Das Wasser hatte eine selten intensiv blaue Farbe und war daher von den Indianern Saskuankui genannt worden. Der Abfluss dieses Sees ging unterhalb der Stelle, an welcher wir uns befanden, in den Rio Pecos, über den wir hinüber mussten. Noch weiter unten gab es eine Furt, die wir aber nicht benutzen durften, weil die beiden Comanchen von unten her kamen und unsere Spuren gefunden hätten. Der Übergang über den hier ziemlich breiten Fluss musste also schwimmend geschehen, was bei der Wärme des heutigen Tages uns eher erwünscht als unlieb war. Am jenseitigen Ufer angekommen, suchten wir dieses zunächst nach Spuren ab, und es beruhigte uns sehr, keine zu finden. Wir ritten vorsichtig unter den weiten Wipfeln der hier stehenden Trembling Poplars, abwärts bis zur Mündung des Seeabflusses. Wir befanden uns an der nördlichen Seite desselben und fanden auch hier keine Spuren. Ich stieg vom Pferde, band es an ein Gesträuch, von dessen Laub es fressen konnte, und legte mich in das Gras. Old Wobble folgte meinem Beispiele, ohne ein Wort zu sagen. Er wollte meinen schweigsamen Winnetou nachahmen und, wie er sich ausgedrückt hatte, von mir nicht für einen Schwätzer gehalten werden. Den anderen aber kam der Umstand, dass ich mich hier niederlegte, nicht so selbstverständlich vor. Sie blieben auf den Pferden sitzen und Parker fragte: »Absteigen, Sir? Es ist ja noch Tag.« »Eben weil es noch Tag ist, bin ich abgestiegen«, antwortete ich. »Wollen wir nicht vollends bis zum blauen Wasser reiten?« »Nein.« »So wollt ihr wohl in der Dunkelheit hin?« »Ja.« »Warum nicht am Tage, wo wir etwaige Spuren sehen könnten, Mr. Shatterhand?« »Weil wir da allerdings solche Spuren sehen, aber auch selbst gesehen würden.« »Ich denke, wenn wir vorsichtig...« Er wurde von Old Wobble unterbrochen, welcher ihm in strengem Tone in das Wort fiel. »Seid still und schreit nicht hier drein wie ein Kamel, das 15 Hocker hat. Habe denn etwa ich ein Wort gesagt? Mr. Shatterhand wird wohl wissen, was er tut. Wenn ihr euren Skalp zu Markte tragen wollt, so reitet weiter. Ich aber bleibe hier.« Da stiegen sie auch von ihren Pferden. Parker brummte dabei: »Oho, oho, nur nicht so grob, Old Wobble. Ein Gentleman wie ich ist nicht gewöhnt, sich dergleichen Kamele an den Kopf werfen zu lassen.« »Ein veritabler Gentleman hält vor allen Dingen das Maul, verstanden? Ihr habt zwar damals euren ersten Elk sehr gut getroffen, inzwischen aber jedenfalls so viele Pudel geschossen, dass es euch gar nicht zukommt, gegen Mr. Shatterhand zu sprechen, wenn etwas, was er tun will, euch nicht passt. Seid also still, sonst gehen wir fort und lassen euch sitzen.« Ah, also darauf lief es hinaus. Sitzen lassen, das hatte er sich gemerkt. Er wollte durch seine Strenge gegen den braven Parker zeigen, dass er sich mit mir eins fühle. Dabei war ich überzeugt, dass seine Schweigsamkeit keine lang anhaltende sein und er mich bei nächster Gelegenheit gerade ebenso interviewen werde, wie es jetzt Parker getan hatte. Als es zu dunkeln begann und die Zeit für mich gekommen war, stand ich auf und sagte: »Ich gehe jetzt fort, um nach den Comanchen zu suchen. Ich lasse euch meine Gewehre hier und bitte, dass sich keiner von euch entfernt. Es könnten Rote in der Nähe sein und ihn bemerken.« »Ganz richtig«, stimmte mir Old Wobble bei. »Ich nehme an, dass nun bald die beiden Comanchen kommen, die wir freigelassen haben. Die kommen wahrscheinlich hier nahe vorüber.« »Hier nicht, Mr. Cutter«, widersprach ich ihm. »Die benutzen jedenfalls die da unten liegende Furt und kommen also da drüben am jenseitigen Ufer dieses Wassers herauf.« »Meint ihr?« »Ja, darum habe ich vorhin das diesseitige Ufer zum Ausruhen gewählt. Da können sie uns nicht bemerken.« »Well, also ihr wollt gehen. Darf ich mit?« »Ich will euch aufrichtig sagen, dass ich lieber allein bin.« Haltet ihr mich für so unerfahren oder für so ungeschickt, dass ich euch den Handel verderben kann? Nein, wenigstens nicht so wörtlich, wie ihr es ausgesprochen habt. Also einigermaßen aber doch. Ich sage euch, Sir, dass ich das Anschleichen ebenso wie jeder andere gelernt habe. Das habe ich gestern Abend bewiesen. Hm, ich habe euch doch gesehen. Mich nicht, sondern nur den Zweig, weil er sich bewegte. Pshaw, schon lange ehe ihr diesen Zweig abschnittet, habe ich eure Augen gesehen. Meine Augen? Good lack, ist das möglich? Nicht nur möglich, sondern wirklich. Aber ich steckte doch ganz im Dunkeln. Kann man da Augen sehen, Mr. Shatterhand? Es ist das allerdings nur einem sehr scharfen und geübten Blicke möglich. Ihr werdet wohl zugeben, dass Augen glänzen. Und ihr hattet die eurigen noch dazu ganz offen. Das musste ich doch. Wer etwas sehen will, der muss die Augen offen haben. Meint ihr? Ein vorsichtiger Späher macht sie so weit wie möglich zu, damit sie nicht gesehen werden. Ja, ich zum Beispiel mache sie, wenn ich genug gesehen habe und nun nur noch hören will, ganz zu. Denn erstens sind sie dann ganz unsichtbar, und zweitens hört man bei geschlossenen Augen besser als bei offenen, wie ihr wohl wissen werdet. Sir, es ist wahr. Man kann von euch noch viel lernen. Wenn ihr das einseht, so will ich euch auf noch etwas anderes aufmerksam machen. Ich habe nämlich nicht nur eure Augen, sondern auch euer Haar gesehen. Auch dieses? Wundert ihr euch etwa darüber? Euer Haar ist schneeweiß. Es fällt also noch weit eher auf als die dunklen Augen. Alle Wetter, bei euch hat man sich in Acht zu nehmen. Nicht bloß bei mir, Mr. Cutter. Ich rate euch, das Haar zu verhüllen, wenn ihr wieder einmal in die Lage kommt, euch anzuschleichen. Ihr könntet sonst leicht dieses schöne Haar mitsamt dem Kopfe verlieren. Werde es tun, werde es tun. Ich hoffe, dass ich gleich jetzt in diese Lage komme, nicht? Weil ich euch mitnehmen soll. Yes. Ich wiederhole, dass ich lieber allein gehe. Mag sein, aber ihr seid doch auch nur ein Mensch und es kann euch ein Unfall erreichen. Dann sitzen wir hier und wissen nicht, wo ihr steckt und wie euch zu helfen ist. Das ist nicht unrichtig und ich würde euch wohl mitnehmen, wenn die Sache nicht so wichtig und dabei so gefährlich wäre. Der geringste Fehler kann uns verraten und das Leben kosten. Ich gebe euch mein Wort, dass ich keinen Fehler mache. Euer Wort? Na, ich will es einmal gelten lassen und hoffen, dass ihr es halten werdet. Danke euch. Will nur erst euren Wink befolgen, dann können wir gehen. Er rollte sein Haar zusammen, um es auf den Kopf zu legen und das Tuch darüber zu binden. Während er dies tat, fuhr er fort. Kennt ihr das blaue Wasser und seine Umgebung so genau, dass ihr euch getraut, die Routen dort trotz der Dunkelheit der Nacht zu finden? Ja, ihr könnt euch dies doch denken, denn wenn es nicht der Fall wäre, hätte ich die letzte Tagesstunde zum Anschleichen benutzt und mich nicht müßig hierher gelegt. »Bravo, bravo«, rief der Parker aus. Da drehte sich Old Wubble nach ihm um und fragte zornig. »Was habt ihr denn da zu schreien, hä?« »Bravo, habe ich geschrien«, antwortete der Gefragte. »Das habe ich wohl gehört, oder haltet ihr mich für taub?« »Aber warum ihr es gerufen habt, das will ich wissen.« »Aus Vergnügen darüber, dass euch Mr. Shatterhand einen so verzüglichen Philipp gegeben hat.« »Philipp? Wieso?« »Erst werdet ihr grob gegen mich, gebietet mir Schweigen und nennt mich ein wer weiß wie viel höckeriges Kamel, weil ich mir erlaubte, eine ganz bescheidene Frage auszusprechen. Und jetzt schlappert ihr selbst so unvergorenes Zeug, dass euch Old Shatterhand darüber zur Rede setzen muss.« »Das könnt ihr euch doch denken«, hat er gesagt, »und ich rufe noch einmal Bravo dazu.« »Haltet den Schnabel, verehrtester Sir. Meine Frage ist eine ganz und gar sachgemäße gewesen.« »Die meinige auch.« »Das denkt ihr nur. Übrigens schreibt man hier im Wilden Westen und in der Nähe von feindlichen Indianern nicht so laut Bravo, dass die Lunge platzen möchte. Kommt, Mr. Shatterhand, lassen wir den Kerl sitzen.« »Für immer?«, fragte ich lächelnd. »Nein, nur bis wir wiederkommen.« Ich übergab Parker meine Gewehre besonders. Dann gingen wir. Das Gebüsch, welches den Ausfluss des Sees umsäumte, war nicht breit. Es bildete einen schmalen Streifen, an welchen die vollständig offene Grasfläche stieß. Wir hielten uns an seinen Rand und fanden durch zahlreiche vorgeschobene Sträucher so viel Deckung, dass wir für den Fall einer Begegnung keine Sorge zu haben brauchten. Wir konnten uns sehr schnell verbergen. und als die Dämmerung vorüber und es vollständig dunkel geworden war, wäre auch eine vorher begründete Befürchtung überflüssig geworden. Die Lehre, welche Old Wubble von Parker erhalten hatte, war nicht von langer Wirkung, denn wir waren noch nicht sehr weit gegangen, so erkundigte er sich schon, natürlich leise. »Was hat das blaue Wasser für eine Gestalt, Sir?« »Es ist ein ziemlich kreisrunder See, den ich lieber einen Teich oder Weiher nennen möchte, denn unter einem See versteht man eigentlich eine größere Wasserfläche.« »Wie groß ist der?« »Ich habe 20 Minuten gebraucht, um ihn in gerader Richtung zu überschwimmen.« »Dann ist er nicht gar so klein, denn ich habe gehört, dass ihr ein vortrefflicher Schwimmer seid. Man erzählt sich, dass ihr bei den Sioux habt ums Leben schwimmen müssen.« »Mehrere Male sogar.« »Und die besten Schwimmer dieser roten Bande sollen hinter euch zurückgeblieben sein.« »Allerdings, sonst lebte ich nicht mehr. Wie schwimmt denn ihr, Mr. Cutter?« »Wie ein Fisch.« »Wirklich?« »Ja, oder glaubt ihr es etwa nicht?« »Da ihr es sagt, muss es wohl wahr sein. Da seid ihr mir aber über, denn ich wage nicht zu sagen, dass ich wie ein Fisch schwimmen kann. Ihr seid übrigens nicht allzu fleischig gebaut.« »Ja, sehr viel Knochen mit lauter Haut und Runzeln, weiter nichts.« »Aber glaubt ihr, dass dies ein Hindernis ist, ein guter Schwimmer zu werden?« »Wenigstens pflegt man dies zu behaupten.« »Oho, wer diese Behauptung ausspricht, der versteht nichts von der Sache. Wer fett ist, der ist doch dick und breit, und es muss ihm eine schauderhafte Arbeit kosten, sich durchs Wasser zu puddeln. Ich aber bin lang und schmal und schieße also förmlich durch die Flut. Es ist das genauso wie mit einer Pfeilspitze. Ist sie lang und dünn, so dringt sie schneller und tiefer in das Fleisch, als wenn sie kurz und dick wäre. Tis clear.« Mir war die Sache nicht so clear wie ihm, doch durfte ich wohl annehmen, dass er nicht übel schwamm, wenn auch nicht grad wie ein Fisch. Übrigens sollte ich bald Gelegenheit haben, seine Geschicklichkeit genau kennenzulernen. Zunächst glaubte ich ihm, obgleich ein Cowboy sich mehr auf dem Lande und zu Pferde als im Wasser zu bewegen pflegt. »Gibt es im blauen Wasser Inseln?« fuhr er nach einer kleinen Weile fort. »Nur eine, die nicht weit vom nördlichen Ufer liegt.« »Wenn es so finster bleibt, wie es jetzt ist, und die Roten keine Feuer brennen, wird es schwer sein, sie zu finden.« »Die Sterne werden in kurzer Zeit heller leuchten, und ich bin auch überzeugt, dass die Comanchen Feuer angebrannt haben. Es gibt keinen Grund für sie anzunehmen, dass Feinde in der Nähe sind. Sie wissen sich sicher und werden also nicht im Dunkeln sitzen.« »Auf welche Weise wollen wir uns anschleichen?« »Es gibt an dem See, und zwar der erwähnten Insel grad gegenüber, eine Stelle, die sich wie keine andere zum Lagern eignet. Ich selbst habe zweimal mehrere Nächte dort zugebracht und möchte annehmen, dass die Insmen sich auch dort befinden. Das Gebüsch ist dicht und von hohen Bäumen überragt.« »Das ist nicht gut, denn da wird schwer durchzukommen sein, meint ihr nicht, Mr. Shatterhand?« »Es ist leider so, aber wir müssen dennoch durch. Dazu wird wohl ein Umstand kommen, welcher die Ausführung unseres Vorhabens wahrscheinlich doppelt erschwert.« »Was ist das?« »Es gibt zwischen dem Wasser und dem Gebüsch nicht Weide genug für die Pferde. Ich muss also annehmen, dass diese sich nicht am Wasser, sondern diesseits des Waldstreifens befinden, wo Gras in Menge wächst.« »Hei ho! Da werden Wächter dabei sein.« »Natürlich. Wir haben also das Lager vor und die Pferde mit den Wächtern hinter uns und befinden uns in einer Lage, welche die größte Vorsicht erfordert, zumal die Indianergäule fast ebenso wachsam wie ihre Herren sind. Doch wollen wir jetzt nicht mehr sprechen. Wir haben unsere Aufmerksamkeit zusammenzunehmen.« Wir hatten jetzt ungefähr die Hälfte unseres Weges zurückgelegt und mussten aufpassen, denn je näher wir dem See kamen, desto leichter war es möglich, dass wir auf etwa noch umherstreifende Insmen stießen. Glücklicherweise war dies nicht der Fall, und wir kamen ohne eine solche unerwünschte Begegnung an die Stelle, wo das Wasser aus dem See abfloss. Der Waldesstreifen machte von hier aus einen weiten Bogen in die Grasebene hinaus, dem wir folgten, bis wir plötzlich unsere Schritte anhielten, weil wir vor uns laute Stimmen hörten. »Pagu«, rief jemand. »Hetetscha Inuka?« »Das heißt, Pagu, wo bist du?« »Aiwe, hier«, antwortete ein zweiter. »Baite Omi«, das heißt, komm her. »Chai Katu Lel, ich habe keine Zeit.« Hierauf trat wieder Stille ein. Ich sagte leise zu Old Wubble: »Das ist der dem Tonkawa ähnliche Dialekt der Rakuro-Comanchen. Wir haben also die Gesuchten vor uns. Kennt ihr vielleicht diesen Dialekt?« »Ja.« »So habt ihr die Worte verstanden?« »Ja. Es rief einer den anderen, der keine Zeit hat. Gut, es ist mir sehr lieb, dass ihr diese Sprache versteht, denn da könnt ihr die Roten mit belauschen. Meine Voraussetzung ist eingetroffen. Wir haben die Pferde vor uns. Es ist einer von den Wächtern gerufen worden. Geht jetzt hinter mir, aber so leise und vorsichtig wie möglich. Wir huschten hart am Rande des Gebüsches weiter, bis wir um eine hervortretende Zunge des Waldes bogen. Da sahen wir ein Feuer, welches in der Entfernung von vielleicht 600 Schritten vor uns auf der Grasebene brannte. Mehrere Indianer saßen an demselben, um die Pferde zu bewachen, welche rundum weideten. »Ganz so, wie ihr gedacht habt, Sir«, sagte Old Wubble. »Da haben wir die Tiere, und hinter den Büschen und Bäumen werden ihre Besitzer am blauen Wasser lagern.« »Und das ist auch gerade die Stelle, von der ich gesprochen habe. Sie liegen da, wo ich schon zweimal lagerte. Jetzt müssen wir uns niederlegen, sonst sehen sie uns.« Wir krochen nun am Saume des Gebüsches weiter, bis dies nicht mehr möglich war, ohne entdeckt zu werden. Vor uns gab es eine schmale Lücke in dem Gesträuch, welche wie ein offener Pfad den Lager mit dem Weideplatz verband. Sie wäre für uns sehr bequem gewesen, wenn wir sie hätten benutzen können, was wir aber nicht durften. Die Roten verkehrten auf diesem Wege hin und her, und es fiel uns nicht ein, uns der Entdeckung auszusetzen. Wir wendeten uns also nach rechts, um parallel mit diesem Pfade durch das Buschwerk zu drängen. Da dieses, wie bereits erwähnt, sehr dicht stand und wir jedes Geräusch vermeiden mussten, so machte es uns große Mühe und dauerte sehr lange, ehe wir den jenseitigen Rand des doch so schmalen Waldes erreichten und den Lagerplatz vor uns liegen sahen. Es war ein Kriegslager. Zwar trugen die Indianer nicht die Kriegsfarben im Gesicht und hatten also hier einen längeren Aufenthalt beabsichtigt, doch war kein einziges Zelt vorhanden, was sicher der Fall gewesen wäre, wenn es sich nur um einen Jagdzug gehandelt hätte. Sie mussten sich hier vollständig sicher fühlen, denn es gab nicht weniger als 8 Feuer, bei deren Schein wir über 150 Rote zählten. Sie hatten Fleisch gemacht. Es hing in langen, dünnen Stücken an ausgespannten Riemen, um zu trocknen. Sie hatten also einen weiten Kriegszug vor, bei dem es keine Zeit zum Jagen gab oder der nach einer Gegend gerichtet war, in der sich weder Büffel noch andere Wildarten befanden. Diese Gegend kannte ich. Es war der öde, der heißen, sandigen Sahara vollständig gleichende Llano Estacado. Es lagen noch mehrere erlegte Büffel da, und die meisten der Innsmen waren beschäftigt, sie in Stücke zu zerlegen und das Fleisch von den Knochen zu trennen, um es dann in Streifen zu zerschneiden. Andere hockten an den Feuern und brieten Fleisch. Die gebratenen Stücke lagen in Haufen neben ihnen, jedenfalls für das allgemeine Abendessen bestimmt. An 2 kleineren Feuern, die leider weit auseinander lagen, saßen müßige Gestalten, welche nicht arbeiteten, sondern sich unterhielten und dabei die Tabakspfeife, von der jeder nur einige Züge nahm, herumgehen ließen. Das waren wohl die Chargierten, wenn es erlaubt ist, mich dieses Ausdruckes zu bedienen. Ich habe gesagt, die leider weit auseinander lagen, denn wären diese 2 Gruppen enger beisammen gewesen oder hätten sie nur eine gebildet, so hätte ich sie zusammen belauschen können, so aber mussten wir uns teilen. Denn es stand fest, dass wir nicht fortgingen, ohne gehört zu haben, was gesprochen wurde. Die Insel, welche ich gegen Old Wubble erwähnt hatte, lag als dunkle Stelle, über der ein hellerer Schein schwebte, drüben auf dem Wasser. Wir hätten sie ohne diesen Schein gewiss nicht sehen können. Er rührte wahrscheinlich von einem Feuer her, welches zwischen den Büschen, die es dort auch gab, brannte. Das musste mir auffallen, und ich fragte mich, warum dieses Feuer auf der Insel? Ich ließ den Blick scharf von Gruppe zu Gruppe über das Lager gehen und konnte mir dann diese Frage beantworten. Es waren nur Indianer hier, kein Weißer war zu sehen. Wir lagen eng nebeneinander unter einem wilden Baumwollenstrauche, der uns ganz bedeckte. Kein Auge richtete sich nach dieser Stelle. »Damn«, flüsterte mir der Alte zu. »Ich habe die Kerls gezählt, es sind ihrer 154, aber kein Weißer ist dabei. Sie werden Old Shorehand doch nicht etwa schon ausgelöscht haben?« »Nein.« »Nicht? Wie wollt ihr das wissen?« »Er ist noch da.« »Wo?« »Da drüben auf der Insel.« »Auf der Insel? Ist es der dunkle Punkt dort im Wasser, über dem es hell wie von einem Feuer liegt?« »Ja.« »Und ihr meint, Old Shorehand ist dort?« »Er ist sicher dort.« »Das beruhigt mich, obgleich es mir sonderbar vorkommt, dass sie ihn nicht hier im Lager haben.« »Mir nicht. Da drüben ist er Ihnen sicherer als hier.« »Wieso? Wir können ihn über 300 Augen bewachen, dort aber nicht. Aber, Mr. Cutter, seht ihr denn nicht ein, dass ein Gefangener von einem rings vom Wasser umgebenen Orte viel schwerer entkommen kann als von hier, obgleich es dort weniger Augen zu seiner Bewachung gibt? Mir scheint, sie hätten ihn hier wenigstens ebenso sicher, denn jedenfalls ist er gefesselt. Gefesselt ist er jedenfalls. Aber sie haben mit allen Möglichkeiten zu rechnen. Also auch mit der, dass der Zufall Leute herbeiführt, welche das Lager und folglich auch den Gefangenen entdecken. Das wollen sie vermeiden. Wenn das richtig ist, so brauchen wir uns nicht darüber zu freuen, Mr. Shatterhand. Warum nicht? Wir wollen ihn doch loshaben. Allerdings. Nun, hier könnten wir uns vielleicht an ihn schleichen. Das ist aber unter den jetzigen Verhältnissen unmöglich. Pshaw, mir ist es viel lieber, dass Sie ihn nicht hier im Lager haben. Ihr werdet mir bald recht geben. Zunächst möchte ich die Innsmen belauschen. Um zu hören, was sie sprechen? Ja. Erlaubt mir euch zu sagen, dass wir uns da in eine Gefahr begeben, ohne vielleicht etwas davon zu haben. Ich bin nicht furchtsam und wage alles mit, was ihr wagen wollt. Aber selbst wenn es uns gelingt, sie zu belauschen, was sollen wir Wichtiges hören? Wichtig oder nicht, ich versuche es. Ich habe mich viele, viele Male an Feinde geschlichen und dabei fast stets etwas erfahren, was mir nützlich war. Ich möchte sogar behaupten, dass dieses Behorchen und Belauschen nicht wenig zu meinen und Winnetous Erfolgen beigetragen hat. Ich habe es von ihm gelernt. Ihr fragt, was wir hören werden? Das natürlich, was Sie sprechen. Und wovon werden Sie reden? Von dem, was hier geschehen ist, was noch geschieht und was Sie vorhaben. Also wahrscheinlich von dem Gefangenen und von dem Kriegs- und Raubzuge, den Sie beabsichtigen. Wir wagen allerdings viel, und wenn ich auch gern glaube, dass ihr euch nicht fürchtet, so ist es mir, offen gestanden, wenn ihr damit einverstanden seid, lieber, dass ich die Gefahr, von der ihr redet, auf mich allein nehme. Warum lieber? Weil ich nicht weiß, ob ihr der Sache gewachsen seid. Oho, habe ich bisher einen Fehler gemacht? Habe ich nicht bewiesen, dass ich das Anschleichen verstehe? Bisher ja, aber das war verhältnismäßig leicht. Nun aber kommt es weit, weit schwieriger. Pshaw, das kann ich auch. Wirklich, so will ich euch vertrauen. Ihr seht die beiden kleineren Feuer, an denen die Krieger in müßiger Unterhaltung sitzen. An diesem müssen wir. Für euch ist das, welches uns näher liegt. Der Busch reicht fast ganz hinan, und die Deckung, die ihr dadurch findet, erleichtert euch die Annäherung, während ich es bei dem anderen, welches hart am Wasser liegt, viel schwieriger habe. Seid ihr einverstanden? Ja, obgleich es keine große Ehre für mich ist, dass ihr für euch die größere Gefahr wählt. Das ist keine Schande für euch. Merkt wohl auf, was ich euch sage. Wir kehren nach hier zurück. Wer zuerst ankommt, der gibt dem anderen ein Zeichen, dass er fertig ist. Dieses Zeichen darf den Roten nicht auffallen. Ihr hört die Unken rufen. Ein solcher Ruf kann keinen Verdacht erregen. Werdet ihr ihn nachahmen können? Ich denke es. Dann ruft ihr, sobald ihr hier wieder angekommen seid, viermal. Den zweiten und dritten Ruf schneller hintereinander als die anderen. Versteht ihr mich? Yes, das ist zur Unterscheidung von den wirklichen Unken. Richtig. Ich werde es, falls ich eher hier bin als ihr, ebenso machen. Werdet ihr entdeckt, so... Entdeckt, fiel er mir in die Rede, werde mich sehr hüten, mich sehen zu lassen. Sag das nicht. Der schlaueste und vorsichtigste Westmann kann bei einer solchen Gelegenheit Unglück haben. Also, wenn ihr entdeckt werdet, so brecht ihr schleunigst, ohne auf mich Rücksicht zu nehmen, durch das Gebüsch und kehrt an unseren Lagerplatz zurück. Ich komme nach. Und wenn man euch sieht... So fliehe ich auch, und ihr folgt mir so bald und so gut, wie es möglich ist. Habt ihr vielleicht noch eine Frage? Nein, meine Aufgabe habe ich erhalten, und ich werde sie lösen. 'Tis clear. Mag euch das gelingen. Also vorwärts jetzt. Ja, vorwärts, Sir. Ihr sollt mit mir zufrieden sein. Über ein kleines, so werdet ihr mich nicht mehr sehen. Er machte diese Worte wahr, indem er links in die Büsche kroch und darin verschwand. Ob er keinen Fehler machen würde? Ich war nicht ganz ohne Sorge darüber. Meine Aufgabe war, wie bereits gesagt, weit schwerer als die seinige. Das Feuer, zu dem ich wollte, lag in der Nähe des Wassers, und es gab zwischen mir und ihm nichts, was mir zur Deckung dienen konnte. Wie also hinkommen und wie längere Zeit dort liegen, ohne gesehen zu werden? Das war die Frage. Und ich wollte nicht nur, sondern ich musste hin, denn einer der dort sitzenden Indianer hatte eine Feder des weißen Kriegsadlers im Haar, und ich hielt ihn also, obgleich ich sein Gesicht nicht sehen konnte, für Wupperumugi, den Häuptling der Comanchen. Es gab nur einen Weg dorthin, nämlich zu Wasser, und der war, wenn nicht kaum möglich, aber doch so schwer, dass ich mir sagen musste, ich hätte beim Beschleichen noch nie so viel gewagt, wie ich jetzt zu wagen im Begriffe stand. Das Ufer war mit Schilf besetzt, diesen Umstand musste ich benutzen. Ich war gezwungen, mich zu entkleiden und musste dazu wegen meiner hellen Hautfarbe eine dunkle und abgelegene Stelle aufsuchen. Rechts, nicht weit vom entferntesten Feuer, trat das Gebüsch ganz an das Wasser. Dorthin kroch ich, zog mich aus, nahm einige Riemen, die ich bei mir trug, aus der Tasche, dazu das Bowie-Messer und versteckte dann die Kleider in dichtes Gesträuch. Hierauf schnitt ich so viel Schilf ab, wie ich brauchte, band es zu einem möglichst natürlich aussehenden Busch zusammen und steckte ihn mir so über den Kopf, dass er mir auf den Schultern stand. Nachdem ich eine Lücke, durch die ich sehen konnte, hervorgebracht hatte, stieg ich in das Wasser, um den bösen Weg anzutreten. Ich hatte, gehend oder schwimmend, dafür zu sorgen, dass dieser Busch stets in gleicher Höhe mit dem Uferschilf verblieb. Wenn ich so, langsam, sehr langsam, damit ich keine Aufmerksamkeit auf mich zog, mich haut am Lande nach dem Feuer hin bewegte, musste man meinen seltsamen Schopf für feststehendes Schilf halten, und ich durfte hoffen, glücklich an das Ziel und wieder zurückzugelangen. Im Falle einer Entdeckung, die keineswegs ausgeschlossen, sondern sogar sehr leicht möglich war, nahm ich mir vor, quer über den See zu fliehen und dann heimlich wiederzukommen, um meine Kleider zu holen. Zunächst war das Wasser seicht. Ich musste mich legen und im Schlamm vorwärts kriechen. Es ging durch scharfes, schneidendes Schilf, und ich hatte mich sehr in Acht zu nehmen, mich nicht zu verletzen. Als ich in tieferes Wasser kam, konnte ich gehen. Später verlor ich einmal gar den Grund unter den Füßen, was mich zum Schwimmen nötigte. Der ganze Weg, den ich zurückzulegen hatte, war nicht über 60 Meter lang, aber es lag noch nicht die Hälfte desselben hinter mir, als schon über eine halbe Stunde vergangen war. Die Roten durften eben nicht bemerken, dass meine Schilfmaske sich bewegte. Auf diese Weise konnten Stunden vergehen, ehe ich wieder mit Old Wubble zusammentraf. Glücklicherweise trat jetzt ein Umstand ein, der mir sehr zu Hilfe kam. Ich hörte laute Rufe erschallen, und als ich nach der Ursache suchte, sah ich zwei Indianer, die aus dem Gebüsch getreten waren, auf dem Lagerplatze erscheinen. Es waren die beiden Comanchen, die ich gestern Abend niedergeschlagen hatte. Der Häuptling hatte sie dem fliehenden Old Wubble nachgeschickt. Jetzt kamen sie wieder, und natürlich wollte jedermann wissen, welchen Erfolg sie gehabt hatten. Sie lenkten die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich, auch diejenige des Häuptlings. Wenn er ihnen auch nicht entgegenlief, wie die meisten anderen taten, so stand er doch auf und drehte sich nach ihnen um. Sein Gesicht und alle Augen waren jetzt vom Wasser abgewendet. Das benutzte ich so schnell, dass ich mich nach kaum einer Minute an der Stelle befand, die ich hatte erreichen wollen. Ich wühlte meinen hellen Körper in dem schlammigen Grunde des seichten Ufers ein, legte mich auf die eingebogenen Vorderarme und konnte nun das Gesicht über Wasser, alles, was vorging, bequem beobachten. Da der Schilfbusch mir auf den Schultern saß, schien er im Wasser zu stehen, und weil es zu beiden Seiten von mir auch Schilf gab, durfte ich mich für jetzt ganz sicher fühlen. Ende von Abschnitt 5.